Vergeht mir Dichtchen, dunkle Straßen, es so wie man über dich lacht. Die Schande des Siegers kommt mir jeden Tag an. Yeah.